Kundgabe 5727. Empfangen durch Bertha Dudder am 19.07.1953. Vollkommen sollet ihr werden, wie euer Vater im... Vollkommen sollet ihr werden, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist wahrlich ein Ausspruch, der euch in Zweifel versetzen könnte, ob seines Ausganges aus mir. Denn wie ihr Menschen auch geartet sein möget, es maßet sich wohl keiner an, meine Vollkommenheit zu erreichen. Und darum sind euch diese Worte unverständlich und nicht durchführbar scheinend. Und doch sind sie einfach zu erklären, dass ihr euch nur zur Liebe gestalten sollet. Die Liebe ist mein eigentliches Ich. Und habt ihr euch selbst zur Liebe geformt, so seid ihr auch zu einem göttlichen Wesen geworden. Und etwas Göttliches ist auch vollkommen zu nennen. Die Liebe ist das Göttliche, weil sie mein Urwesen ist. Und was also Liebe erfüllt ist, das muss so nach auch Gott erfüllt sein. Das heißt, alle göttlichen Eigenschaften in sich tragen, die es zu einem vollkommenen Wesen stempeln. Als Mensch seid ihr noch so mangelhaft gestaltet, weil ihr euch einst entgöttlicht habt, durch verkehrten Willen und Zurückweisung der Liebekraft aus mir. Ihr habt euch selbst der Liebe begeben und seid so nach unvollkommene Geschöpfe geworden, die nicht mehr als meine Kinder anzusehen waren, als sie abfielen von mir. Und obgleich ihr nicht mehr in der äußersten Tiefe schmachtet, obgleich ihr euch schon mir sehr genähert habt, seid ihr doch noch ohne Liebe und darum auch noch so unvollkommen. Und darum werdet ihr ständig ermahnt zur Wandlung eures Wesens, zum Anstreben der Vollkommenheit, die nur erreicht werden kann durch Selbstgestaltung zur Liebe. Denn die Liebe ist die Angleichung an mich, der ich die ewige Liebe bin. Wohl ist es für einen Menschen, der noch in der verkehrten Liebe, in der Ich-Liebe steht, sehr schwer, diese zurückzustellen und die verkehrte Liebe zu wandeln in die göttliche Liebe, die ohne jeglichen Eigennutz wirket. Und darum ist es also auch ihnen schwer vorstellbar, die Vollkommenheit des Vaters im Himmel zu erreichen. Doch sie ist zu erreichen durch Anruf Jesu Christi, der allen Schwachen zu Hilfe kommt, die ihn um Hilfe bitten. Was ich von den Menschen verlange, ist zu erfüllen. Nur kann der Wille des Menschen zu schwach sein, um meinem Verlangen ernstlich nachzukommen. Und für diesen geschwächten Willen gibt es Stärkung durch Jesus Christus. Ich selbst also helfe jedem, der ernstlich die Vollkommenheit erlangen will. Denn ich ziehe den, der zum Vater verlangt. Ich helfe ihm, dass sein Herz weich und hilfsbereit wird, dass er selbst ein Liebeswirken als stilles Glück empfindet. Und ich dränge ihn allzeit zur Liebetätigkeit, ohne jedoch seinen freien Willen anzutasten. Der Wille des Menschen bleibt frei, wird aber desto stärker werden, je inniger er sich an den Heiland und Erlöser Jesus Christus anschließt, den er nun zu lieben vermag und also er durch die Liebe mir stets näher kommt, bis er sein Wesen vergöttlicht und er stets mehr sich vervollkommnet und, so er durch die Liebe sich innig zusammenschließet mit mir, er von meiner Liebekraft ganz erfüllt ist und also vollkommen, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Es kehrt der Mensch in seinen Urzustand zurück, denn er ist in aller Vollkommenheit von mir ausgegangen. Er ist nach meinem Ebenbild erschaffen worden, worunter die geistige Vollkommenheit zu verstehen ist. Und er kann diese auch sehr wohl wieder erreichen durch Erfüllen meines Willens während seines Erdenlebens, durch Erfüllen meiner Liebegebote, die den Menschen nur den Weg weisen, vollkommen zu werden, um auf ewig zum Vater zurückzukehren, aus dessen Liebe er einst seinen Ausgang nahm. Amen.